Ja, hallo bei Cyclisti Antifascisti Folge 16. Es ist erneut ein Special aus Minneapolis. Der Riot Turtle, das bin ich, hat einen Text von CrimeThink übersetzt, der zweite, und hat den jetzt auch bei euch angesprochen für Leute, die Probleme haben mit Lesen oder sonst einfach lieber hören. Folgenden Text hat den Titel: Die Lärmdemos, die Eisbullen in ihren Hotels wachhalten. Viel Spaß beim Hören. Ein Modell aus den Twin Cities. Im folgenden Bericht schildern Teilnehmerinnen der Lärmdemonstration vor Hotels, in denen Bundesbullen in den Twin Cities untergebracht sind, ihre Erfahrungen und erläutern, wie diese Taktik auch anderswo eingesetzt werden könnte. Am Montag, dem 26. Januar, versammelten sich rund 100 Demonstrantinnen vor den Spring Hill Suites bei Marriott in Maple Grove, Minnesota, um den in Ungnade gefallenen ehemaligen Commander at Large der Zoll- und Grenzbehörde ICE, Greg Bovino, zu verabschieden, der gerade degradiert worden war und nach Kalifornien zurückgeschickt wird. Die Demonstrantinnen benutzten Trillerpfeifen, trommelten auf Snare Drums und schlugen auf Töpfe und Pfannen. Grenzschutzbullen, die mit dem örtlichen Bullen zusammenarbeiteten, reagierten darauf mit Tränengas und Pfefferkugeln, schubsten wahllos Menschen und verhafteten mindestens zwei Demonstrantinnen. Dies war der jüngste einer Reihe von Lärmdemonstrationen, die sich gegen die Hotels richteten, in denen Besatzungstruppen untergebracht sind. Bislang haben mehrere Hotels infolgedessen geschlossen, und es ist denkbar, dass auch einige Söldnerinnen ohne Ruhepause auskommen mussten. 2 Tage nachdem die Bewohnerinnen der Stadtteil Whittier nach dem brutalen Mord an Alex Pretty die Eisbullen vertrieben hatten, entschied sich das Regime, Bovina als öffentliches Gesicht der Bundesbesatzung auszuwechseln. Seine Position als Commander at Large wurde abgeschafft. Und Nachrichtenagenturen berichten, dass alle Zoll- und Grenzschutzbullen Minneapolis verlassen werden. Dadurch wird die Zahl der Bundessöldnerinnen, die die Twin Cities besetzen, um ein Drittel reduziert. Aber es bleiben immer noch 2000 Agentinnen der Einwanderungs- und Zollbehörde übrig, die uns weiterhin terrorisieren werden, wohl mit noch mehr Unterstützung durch den demokratischen Gouverneur und den Bürgermeister. Dennoch ist dies der erste Riss in der Panzerung unserer Unterdrückerinnen. Sie machen dieses Zugeständnis nicht, weil sie Alex Pretty ermordet haben, sondern weil die Menschen sich gewehrt haben. Der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Einwanderungszar Tom Homan wird bald Bovino ersetzen. Und wir müssen uns auf eine neue Strategie einstellen. Aber es ist aufschlussreich, dass die CPP, Wortak-Bullen, die im ersten Akt dieser Invasion die theatralischen Gewalttäterinnen waren, als erste aus dem Kampf aussteigen, nachdem sie eine einzige Niederlage erlitten haben, so wie es Feiglinge tun. Was in den Twin Cities geschieht, ist der Auftakt zu einem viel größeren Kampf, der sich im ganzen Land entfalten wird. Wir können euch dabei helfen, euch für den Kampf gegen dieselbe Kopffeldjägerin zu rüsten, wenn sie in eure Stadt auftauchen, indem wir euch die Taktiken vermitteln, mit denen wir sie hier bekämpfen. Neben den Netzwerken für schnelle Intervention, den Generalstreik, den Blockaden und Revoltaktionen, wenn Menschen erschossen werden, haben wir auch mit Lärm Demonstration experimentiert. Hier sind unsere bisherigen Erfahrungen. Die Lärmdemos. Die erste Lärmdemo, an der ich teilnahm, fand im Home Two Suites bei Hilton in Bloomington, Minnesota, in der Nähe der Mall of America statt. Das war ganz am Anfang der Besetzung, als schnelle Interventionen noch hauptsächlich über Netzwerke im Süden der Stadt organisiert wurden und sich noch nicht auf den Rest von Minneapolis und den gesamten Ballungsraum ausgeweitet hatten. Ich sah eine Infografik, die im täglichen Patrouillenchat geteilt wurde, und in der die Leute gebeten wurden, mit Sachen, die Krach machen, zu kommen und darüber nichts in den sozialen Medien zu posten. Als wir am Hotel ankamen, warteten etwa ein Dutzend Demonstrantinnen und vier Bullenkarren von Bloomington mit eingeschalteten Blaulichten auf dem Parkplatz. Es hieß, dass die Signalgruppe, die zur Planung der Demonstration genutzt wurde, infiltriert worden war, sodass vor Ort ein neuer, etwas besser kontrollierter Planungsjet eingerichtet werden musste. Wir umrundeten das Hotel, schlugen auch Töpfe und Pfannen, bliesen Trillerpfeifen, spielten Blechblasinstrumenten und lösten Autoalarm aus. Als wir unsere Runde beendet hatten, machten wir weiter und drehten noch eine Runde. Dann fuhren die Bullenkarren vor, um uns den Weg zu versperren, und wir gingen. Die Gruppe, die aus dieser Demonstration hervorging, bestand aus Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, wurde jedoch de facto von Vertreterinnen einer bestimmten, seit langem bestehenden formellen Organisation angeführt, die Aufzeichnungen der Demonstrationen veröffentlichte und sich zu ihnen bekannte. Man muss diese größeren öffentlichkeitswirksamen Organisationen zugutehalten, dass ihre Erfahrung, ihr Selbstbewusstsein, ihre wahrgenommene Legitimität und ihre organisatorische Fähigkeiten wohl entscheidend dazu beigetragen haben, Lärmdemonstrationen als Taktik in den Twin Cities populär zu machen. Die Strategie umfasste zwei Arten von Demonstrationen: kleinere Lärmdemonstrationen mit einer stillen Mobilisierung, die nur an diejenigen weitergegeben werden, denen die Organisatorinnen vertrauen. Diese ziehen in der Regel 10 bis 25 Teilnehmerinnen an, was dennoch ausreicht, um ein ganzes Hotel zu wecken und weniger zu wecken. Und weniger häufige öffentlich angekündigte Lärmdemonstrationen mit selbsternannten Protestmanagerinnen in gelben Westen, die bereit sind, die viel größere Menschenmenge zu lenken. In Bezug auf die nur auf Einladung zugänglichen Lärmdemonstrationen koordinierte die Gruppe schnell neue Wege, um Hotels zu identifizieren, um bei den Hotels zu protestieren, die mit den faschistischen Besatzern zusammenarbeiteten. Einige Leute gingen zu den Hotels, gaben sich als Gäste aus und fragten die Angestellten, ob sie gehört hätten, dass dort Eisbullen übernachteten. Andere gingen Hinweisen nach, indem sie die Hotelparkplätze nach bestätigten Eiskennzeichen absuchten. Als ein Mitarbeiterin entlassen wurde, weil er oder sie den Organisatorinnen einen Hinweis gegeben hatte, dass die Eisbullen in ihrem Hotel untergebracht waren, entwickelten die Menschen Online-Formulare für anonyme Hinweise. Alle überlegten sich neue Möglichkeiten, um immer mehr Lärm zu machen. Komplette Schlagzeugsets wurden schnell zu einem festen Bestandteil der Demonstrationen und tauchten sowohl in stationärer als auch in mobiler Form auf. Eine Person brachte tragbare persönliche Alarme mit, die einen hohen Dezibelwert erzeugen, wenn ein Stift gezogen wird, um sich erst dann wieder ausschalten zu lassen, wenn der Stift wieder eingesetzt wird. Diese Geräte, die unter den Teilnehmern weit verbreitet waren, bereiteten den Hotels ziemliche Kopfschmerzen, wenn sie nach dem Abzug der Demonstrantinnen mit den Stiften an unzugängliche Stellen zurückgelassen wurden. Die Menschen begannen leistungsstarke Taschenlampen mitzubringen, um sie in die Fenster der Hotelzimmer zu leuchten. Um einen Zeitpunkt und einen Ort festzulegen, erstellten die Teilnehmerinnen für jede Demonstration einen neuen Chat und wählten einen Ort in der Nähe, an dem sie sich trafen und die Einzelheiten des Plans für diesen Abend besprachen. Eine neue Idee war es, zunächst für eine vereinbarte Zeit die Autoalarmanlagen auszulösen und dann unsere Fahrzeuge stehen zu lassen, um zu Fuß Lärm zu machen und in Runden um das Hotel herumzulaufen. Wenn die Bullen auftauchen und eine Verwarnung aussprechen, verlassen wir den Ort, weil wir denken, dass kleinere Gruppen diesen Befehlen nicht so effektiv widerstehen können wie eine große Menschenmenge. Schließlich begannen einige Leute, eine Liste mit Hotels zu erstellen, die sie an einem bestimmten Abend ins Visier nehmen wollten. Wir protestierten vor einem Hotel, bis die Bullen eintrafen und zogen dann einfach weiter zum nächsten, in einen anderen Stadtteil oder sogar eine andere Stadt. Ende Dezember hatten Genossinnen erfahren, dass sich Bundesbullen im Canopy bei Hilton im Mill District von Minneapolis und erneut in Home to Suites in Bloomington bei der Mall of America aufhielten. Derselbe Ort, der oben schon erwähnt wurde. Der Plan für diese Nacht war, sich um Mitternacht in der Nähe zu treffen, um zu besprechen, wie wir die Demonstration beginnen wollten. Bestimmte Personen übernahmen bestimmte Aufgabe. Eine Person sollte als Verbindungsperson zur Polizei fungieren, eine andere sollte wütende Schaulustige beruhigen und versuchen, sie für die Demonstration zu gewinnen. Unser Ziel war es, sicherzustellen, dass die Demonstration so lange wie möglich andauern konnte, auch nachdem die örtlichen Bullen erschienen waren, um sie zu beenden. Die Aktion am Canopy begann kurz nach Mitternacht. Sie zog ein größere Menschenmengen für eine der kleineren Demonstrationen an. Die Leute hatten eine Vielzahl von Krachmachern mitgebracht: Zöpfen und Pfannen, Lautsprecher, Trillerpfeifen, ein komplettes Schlagzeug, Megafone, sogar ein Didgeridoo. Einige hatten auch Taschenlampen und einen Laserpointer dabei, um damit in die Fenster der Hotelzimmer zu leuchten. Das Hotelpersonal rief schnell die Bullen, um den Tumult zu beenden, aber die Polizei reagierte nur langsam. Das Geräusch war in mehrere Richtungen über mehrere Blocks hinweg zu hören. Nachbarinnen aus vielen Wohnblocks kamen nach draußen, um zu sehen, was da los war. Jemand sprang sogar aus seinem Auto, um einer Demonstrantin eine Lufthupe zu geben und fuhr dann mit hupendem Auto um den Block. Nachdem die Demo etwa 20 bis 30 Minuten in Gange war, tauchten einige Streifenwagen der Polizei von Minneapolis auf, die langsam an der Demonstration vorbeifuhren. Aber die Bullen stiegen nicht aus ihren Autos aus und verkündeten auch nicht, dass die Menge unrechtmäßig auf dem Gelände sei. An einem gewissen Punkt standen 4 Mannschaftswagen am Ende der Straße, links von der Demonstration, und unterhielten sich vermutlich darüber, wie sie mit den Demonstrantinnen umgehen sollten. Nach einer offenbar langen Diskussion fuhren sie wieder weg. Die Lärmdemonstration dauerte eine volle Stunde lang an, ohne dass die Polizei oder verärgerte Anwohnerinnen eingriffen. Mein Gefährtin und ich verließen den Standort Canopy, um zum nächsten Treffpunkt in Bloomington zu fahren. Nachdem wir gegangen waren, blieben die Genossinnen, die noch im Canopy bei Hilton waren, zurück, um mit der Presse über die Aktion zu sprechen. Kurz darauf rückte die lokale Polizei mit einer absurd massiven Machtdemonstration an. Nach Angabe unserer noch anwesenden Genossinnen tauchten sie mit einem Dutzend oder mehr Mannschaftswagen auf. Ein Aktivist scherzte, dass auf jeden Bulle, der zur Demonstration gerufen war, ein Auto kam. Ein der Bullen verkündete über Lautsprecher, dass die Aktivistinnen den Ort verlassen müssten und erklärte die Aktion zu einer unrechtmäßigen Versammlung. Es kam jedoch zu keinen Festnahmen. Nach der Aktion in Canopy trafen sich unsere Genossinnen mit uns in Bloomington, um unseren Aktionsplan für das nächste Hotel festzulegen. Es war kalt und regnerisch, also beschlossen wir, es kurz und bündig zu halten. Wir fuhren auf den Hotelparkplatz und ließen unsere Autoalarmanlagen einige Minuten lang losgehen, bevor wir ausstiegen, um ein paar Runden um das Hotel zu drehen und Lärm zu machen. Die Bullen reagierte auf diese Demonstration anders als auf die zuvor in diesem Winter. Sie war nicht bereits vor Ort und wartete auf uns, aber sie reagierte schnell. Die Bullen forderten die Aktivistinnen auf, das Gelände sofort zu verlassen, sonst würden sie wegen Hausfriedensbruch angezeigt. Die erste öffentliche mobilisierte Demonstration mit großer Beteiligung fand in Edina statt. einem wohlhabenden Vorort von Minneapolis. Die Menge umfasste locker etwa 200 Personen. Im Laufe der Nacht kamen immer mehr Menschen hinzu, was bei Lärmdemonstrationen oft der Fall ist. Die Leute waren wütend, aber die Stimmung war eher wie auf einer Party. Die Demonstrantinnen tanzten, lachten und unterhielten sich, wenn sie gerade keine Krachmacher benutzten. Einige identifizierten die Fahrzeuge der Bundessöldner und tauschten sich darüber aus, wie man sie erkennen kann. Die Organisatorinnen versuchten, die Menge auf dem Bürgersteig und vom Hotelgelände fernzuhalten, in der Hoffnung, eine Reaktion der Bullen zu verzögern, scheiterte mit diesem Versuch aber weitgehend. Zum ersten Mal betraten in Zivil gekleidete Eisbullen, Entschuldigung, die im Hotel wohnten, die Lobby mit vermummten Gesichtern, um den Tumult zu beobachten. Das machte die Leute noch wütender und viele rannten zu den Türen und Fenstern, um die Besetzerinnen anzuschreien, gegen die Scheiben zu hämmern und ihnen mit Stroboskoplichtern in die Augen zu leuchten. Als einer der Bullen versuchte, die Leute zu provozieren, indem er auf seinem Handy Basketball-Highlights anschaute, schrie eine Demonstrantin: „Du guckst Werbung, du kaputter Arsch, bring dich um!" Der Bulle verschwand kurz darauf in sein Zimmer. Jedes Mal, wenn die Leute anfingen, sich direkt mit den Bundesbullen anzulegen, versuchten die Friedenspolizisten, die sogenannte Peace Police, in ihren gelben Westen verzweifelt die Demonstrantinnen dazu zu bringen, noch eine Runde um das Hotel zu drehen. Auch diese Bemühungen waren nur mäßig erfolgreich. Schließlich kamen zwei Bullen aus Edina und stellten sich vor den Haupteingang des Hotels. Sie versuchten, eine Auflösung der Versammlung anzuordnen, wurden aber von den Demonstrantinnen komplett niedergebrüllt. Bei jeder Lärmdemonstration solltet ihr übrigens Ohrstöpsel tragen. Das hat mir mein Tinnitus gelehrt. Die Ordnerinnen der Demonstration beschlossen, dass es ihre Aufgabe sei, die Arbeit der Polizeikräfte zu übernehmen. Sie forderten alle auf, sich zu zerstreuen. Ein großer Teil der Menge ignorierte diese Aufforderung, woraufhin die Ordnerinnen einfach gegangen sind. Die Bullen versuchten wiederholt, die Menschenmenge durch Warnungen zu zerstreuen, jedoch ohne Erfolg. Schließlich erschienen die Polizeikräfte von Edina und vier benachbarten Bullenreviere in voller Kampfmontur, erklärten das gesamte Hotel und die umliegenden Häuserblocks zu einer ungesetzlichen Versammlung und drohten mit dem Einsatz chemischer Waffen. Als die immer kleiner werdende Menge der Demonstrantinnen sah, dass die Bullen in der Überzahl waren, zogen sie sich zurück und entgingen so einer Verhaftung oder Verletzungen. Zu diesem Zeitpunkt standen fünf verschiedene Bullenreviere bereit, um das Eigentum der Kollaborateuren zu schützen. In diesem Fall eskalierten die Demonstrantinnen bis zum maximal möglichen Ausmaß und entschieden dann selbst, wann die Situation ungünstig wurde. Eine Entscheidung, die die Protestaufseherinnen gerne selbst getroffen hätten. 25. und 26. Januar. Diese Proteste erreichten ihre angestrebten Ziele. Mehrere Hotels beschlossen schließlich, die Mörder nicht mehr zu beherbergen, selbst nachdem die Demonstrationen beendet waren und einigen Hotels in St. Paul stellten ihren Betrieb vollständig ein. Vor diesem Hintergrund begann die ursprüngliche Organisatorin, andere Gruppen zu ermutigen, eigene Lärmdemonstrationen zu planen. Die Vorteile eines solchen dezentralisierten Ansatzes zeigen sich anhand der Demonstration, die am 25. Januar, einen Tag nach der Hinrichtung von Alex Pretty und den darauffolgenden Straßenkämpfen, auf der University Avenue stattfand. Die Teilnehmerinnen der Lärmdemonstration vom 25. Januar hatten sich Notizen darüber gemacht, was auf den Straßen funktioniert hatte. Die Zusammenstöße, die am 24. Januar zur Entstehung des Alex Pretty-Platzes führten, waren durch die rasche Verbreitung von Barrikaden gekennzeichnet. In der Nacht des 25. Januar, als ich sehen konnte, was im Home to Suites an der University Avenue vor sich ging, waren Mülltonnen, Holzpaletten und Matratzen auf die Straße gezogen worden, wodurch die University Avenue auf beiden Seiten des Hotels blockiert war. Die Demonstrantinnen machten viel Lärm, mindestens ein Fenster wurde eingeschlagen, während die übrigen mit Botschaften wie Fuck ICE, Ice Out und Killer Stay Here versehen wurden. Einige Demonstrantinnen rissen Schilder vom Gebäude herunter, andere betraten die Lobby und stellten die Möbel um. Nach mindestens 2 Stunden reagierten die Bundesbullen zum ersten Mal direkt auf eine Lärmdemonstration und ebneten damit den Demonstrantinnen den Weg für neue Aktionen. Da die Straßen gesperrt waren, mussten die Bundesbullen von der Seite zu Fuß anrücken, füllten die Straße mit Tränengas und schossen mit Gummigeschossen in die Menschenmengen, um ins Hotel zu gelangen. Dennoch blieben die Demonstrantinnen noch eine Weile vor Ort und warfen sogar einen Topf aus Metall auf den Kopf einer Bulle, der die Demo-Teilnehmerin mit einer Schrotflinte an der Eingangstür bedrohte. Schließlich trafen Dutzende Bundesbullen und lokale Bullen aus Minneapolis in Kampfausrüstung ein, um die Barrikaden zu räumen und die im Hotel untergebrachten Eisbullen zu evakuieren. In der folgenden Rangelei verhafteten sie 14 Personen. Die Bullen bildeten eine Kampflinie, während eine nun kleinere Gruppe von Demonstrantinnen westlich des Hotels geduldig auf dem Bürgersteig wartete und die Bundesbullen beschimpfte. Nach etwa einer Stunde fuhren die Bundesbullen davon und füllten bei ihrem Rückzug erneut die Nachbarschaft mit Tränengas. Nachdem die Polizei und die Bundesbullen abgezogen waren, kehrten die Demonstrantinnen sofort vor das Hotel zurück und machten eine weitere Stunde lang Lärm und bemalten es mit neuen Farben. Die lokale Bullen von Minneapolis kehrte in voller Kampfausrüstung zurück, diesmal mit Mitarbeiterinnen der Stadt im Schlepptau, und benutzte dieselben Bulldozer und Müllwagen, die sie gegen obdachlose Nachbarinnen einsetzt, um die Barrikaden von der Straße zu räumen. Wieder warteten die Demonstrantinnen einfach darauf, dass sie gingen, und machten danach weiter Lärm. Als ich die Ereignisse nicht mehr verfolgen konnte, hatte die Demonstration bereits 6 Stunden gedauert, die mit Abstand längste, von der ich je gehört habe. Takeaways: Öffentliche Kampagnen können den Stein ins Rollen bringen. Eine Eskalation dient dazu, schnellere Ergebnisse zu erzielen. Die weniger störenden Lärmdemonstrationen trugen dazu bei, Menschen zu mobilisieren, erreichen jedoch nicht immer ihre Ziele. Beständigkeit allein reicht nicht aus. Wichtiger ist, dass die Hotels und Autoritäten die Bewegung als unberechenbar empfinden, als sich selbst als friedlich bezeichnende Lärmdemonstration im Abstand von einem Monat am selben Ort stattfanden, führte dies beim zweiten Mal lediglich zu einer härteren Reaktion der Bullen. Im Gegensatz dazu zwang die Demonstration auf der University Avenue die Bullen dazu, noch vor Ende der Demo zu verschwinden. Die Polizei schützt Privateigentum und Unternehmen nützen dieses Eigentum, um Gewinne zu erzielen, indem sie den Mörderinnen und Entführerinnen unserer Nachbarinnen unterstützen. Die Neugestaltung oder anderweitige Umgestaltung dieses Eigentums ist eine natürliche Erweiterung der Lärmdemonstration als umfassendere Taktik. Wähle deine Auseinandersetzungen mit Bedacht. Bekämpfe deinen Feind, wenn er sich ausruhen muss. Der Vorteil von Lärmdemonstrationen besteht darin, dass sie es den Menschen ermöglichen, ihren Besatzern direkt und zu ihren eigenen Bedingungen entgegenzutreten. Dies unterscheidet sich von Patrouillen, schnellen Einsätzen und den Straßenkämpfen, die jedes Mal ausbrechen, wenn ein Bundesbulle eine geliebte Nachbarin ermordet oder entführt. Indem sie die Initiative ergreifen, können die Demonstrantinnen die Bedingungen für eine Auseinandersetzung festlegen und die Gelegenheit nutzen, ihren Vorteil auszuspielen. Indem sie beispielsweise vorübergehend den Ort verließen, als zahlenmäßig überlegene staatliche Kräfte eintrafen, um dann sofort wieder zurückzukehren, sobald diese wieder abgezogen waren, konnten die Demonstrantinnen auf der University Avenue die Dauer ihrer Aktion maximal verlängern, das Risiko für ihre Gesundheit und Freiheit minimieren und die Faschisten dazu zwingen, ein Maximum an Ressourcen einzusetzen. Wir sollten daraus lernen und diese Strategie in zukünftige Aktionen einfließen lassen. Wenn die Polizeikräfte nicht wissen, ob wir zurückkommen, müssen sie jedes Mal, wenn wir an einem Ort auftauchen, Kräfte dort stationieren und ihre Truppe aufteilen. Eine gute laufende Lärmdemonstration wirbt für sich selbst. Viele Menschen hassen die ICE. Das Aufdecken der Standorte der Faschisten und ihrer Kollaborateuren politisiert und radikalisiert diejenigen, die Zeugen dieser Demonstrationen werden. Bei fast jeder dieser Demonstrationen hupen vorbeifahrende Autos zur Unterstützung. Viele fahren mehrere Runde, um weiter zu hupen. Diese Veranstaltungen machen Spaß. Sie haben eine unbestreitbar positive Energie. Sogar Hotelgäste kommen nach draußen, um sich uns anzuschließen. Lärmdemonstrationen tragen dazu bei, die Besetzung für die Nachbarin zu entmystifizieren, indem sie die Nähe und Verletzlichkeit der Besetzer und die Macht, die jeder hat, etwas dagegen zu unternehmen, offenbaren. Das war Folge 16 von Ciclisti Antifascisti, wieder ein Special über Minneapolis. Ihr findet den Artikel auch auf Grindthink, auf die Grindthink Webseite, aber auch auf meinem Blog, da habe ich es auch drauf publiziert, riotturtle.noblogs.org. riotturtle.noblogs.org. Bis bald. Ciao.